Abschnitt 10 aus der Gemütskranke Hussar und andere Militärhumoresken. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Gemütskranke Hussar und andere Militärhumoresken von Ruda Ruda. Schnauzi. An Karls Namenstag kam ich lustig und sehr spät nach Hause. Vor meiner Türe im zweiten Stock war der Wachszünder gerade weit genug niedergebrannt, um mir den Finger zu versengen. Ich sagte, zum Kuckuck noch einmal. Ein fremdes Wesen neben mir? Miau. Als ich ein neues Hölzchen entflammte, sah mir eine weiße, niedliche Katze mit neugierigen Lichtern zu und schnurrte mich an. Sie folgte mir sogar in die Wohnung. Fräulein, wie heißen Sie? Fragte ich. Miau, rief sie mit gedehntem, weinerlichem Stimmfall. Ich werde mir erlauben, Sie Schnauzi zu nennen, Fräulein. Miau, erwiderte sie und rieb sich kosend an mir. Sind Sie eine Verwandte des schwarzen Pudels mit dem weißen Kern? Miau, antwortete sie wieder und blinzelte mich an. Sie ging mir auch nicht von der Seite, als ich mir es bequem machte. Sie folgte mir zum Ofen, den ich frisch mit Kohlen füllte, zum Kasten, dem ich ein Taschentuch entnahm. Sie guckte mit in die Zigarrenkiste, beschnupperte das Tintenfass, sprang vom Tisch geräuschlos aufs Kanapee und suchte es in allen Falten und Fugen ab, kurz, sie spionierte in der ganzen Wohnung. Dann legte sie sich aufs Bett und sagte, miau, sonst nichts, miau. Oh, ich verstand sie. Wie, du lädst mich zu dir, hieß das, und bewirtest mich gar nicht? Ist das Gastfreundschaft, Anstand und Sitte? Gleich gibst du mir etwas zu naschen, oder ich verachte dich, elender Geizhals, und will nie mehr was von dir wissen. Ich stellte mich vor Schnauzis Lager und hielt eine längere Rede. Gnädiges Fräulein Schnauzi, es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, mich eines allzu entwickelten Sparsamkeitssinnes zu beschuldigen und sehr unvorsichtig, da Sie mit diesem Urteil über meine werte Person so ziemlich allein dastehen. Ich könnte über diese Angriffe schweigend hinweggehen, ziehe es aber vor, Folgendes zu meiner Verteidigung vorzubringen. Miau? Ja, erstens habe ich Sie gar nicht eingeladen. Sie sind mir sogar freiwillig gefolgt. Zweitens muss man bei einem Oberleutnant, der nie, hören Sie wohl, nie zu Hause ist, nicht unangesagt soupieren wollen. Hab nichts für dich, arme Schnauzi, als Wasser, Cognac oder Zigarren. Ich stellte ihr ein Schälchen Wasser auf die Erde. Sie leckte mit flinken Zünglein die Tasse leer und schaute wieder. Miau, das ist alles? Ich dachte ein Weilchen nach und streifte mit einem neidischen Gedanken das Fenster unseres soliden Kadetten, das immer mit allerlei guten Dingen, mit Butter, Pasteten, Schinkenresten gefüllt ist. Aber da muss noch irgendwo eine Fleischkonserve stecken, die ich irgendeinmal gekauft. Wo nur in aller Welt? 100-mal hatte ich die Büchse in der Hand gehabt, zu ungelegener Zeit. Nun, da ich sie brauchte, war sie einfach verschwunden. Schnauzi half mit. Wir räumten alle Kleider aus. Ich stieg auf einen Sessel, um die Schränke aus der Vogelschau zu besichtigen. Nichts. Ich stürzte den Papierkorb um. Nichts. Einen Tschibuk fand ich im Bücherschrank, hinter dem Lexikonband Natusius Phlegmone. Einen Tschibuk, den ich seit dem chinesisch-japanischen Kriege vermisst hatte. Die Konservenbüchse fand ich nicht. In der Schreibtischschublade links oben stöberte ich ein funkelnagelneues Porte-épée und drei unpaarige Manschettenknöpfe auf. Rechts unten einen Brief von Mama, in dem sie mir dringend zuredet, zu heiraten. Eine Locke von Stiefi und die Fleischkonserve. »Mein gnädiges Fräulein«, sagte ich triumphierend, »Sie werden Ihre beleidigenden Ausdrücke zurückziehen«, und machte geschwind den Schnellsieder zurecht. Im Eifer warf ich auch die Locke von Stefi mit ins Wasser. »Na, schadet nichts, wenn das Fleisch gar ist, ziehe ich die Locke wieder raus.« Aber die Büchse explodierte mit einem leichten Knacks, und Stefis Locke geriet mitten in die Soße. Schnauzi war so ungeduldig, dass ich die Fleischbrocken mit frischem Wasser kühlen musste. Schnauzi speiste. Sie stellte die weißen Pfötchen zierlich vor den Teller, spitzte die graugelben Öhrchen, ringelte den langen graugelben Schweif und holte sich artig Bissen um Bissen heraus, trotz einer Prinzessin. Als sie fertig war, sah sie mich mit Augen an von der Farbe eines brünierten Gewehrlaufes und sagte, »Miau, gespeist zu haben. Es war recht gut, bloß etwas angebrannt.« 4 oder 5 Tage später besuchte mich Schnauzi wieder. Ich bot ihr Zucker an, den wies sie aber zurück. So ging sie diesmal leer aus und rügte mein Vergehen mit einem sehr ärgerlichen Abschiedsmiau. Am nächsten Abend ging ich durch die Neunkirchner Straße ins Rössel. Vor der Auslage eines Delikatessenhändlers blieb ich zufällig stehen und guckte hinein. »Ha, was gab es da für Herrlichkeiten für dich, oh Schnauzi! Wie könntest du die bescheidene Konservenbüchse verachten, die dich vor einigen Tagen so sehr entzückte, wenn man dich da mitten hineinsetzte?« Wie ein Gesicht stieg ein Bild in mir auf, worin Schinken, Schnauzi, Wursthäute und Tee keine Nebenfiguren waren. Ich ging in das Geschäft hinein und kaufte eine Unmenge von jenen Fleischsorten zusammen, die meiner Ansicht nach Lieblingsspeisen des Katzengeschlechtes sind. Dann trollte ich mich nach Hause. Heute wollte ich einmal zu Hause essen. Als ich heimkam, war Schnauzi nicht da. Wäre ich meinem ersten Antrieb gefolgt, das Rössel hätte mich an jenem Abend dennoch unter seine Gäste gezählt. Ich überlegte aber ein paar Minuten, fand, dass ich noch immer ziemlich günstige Aussichten hätte, meinen Gast bei mir zu begrüßen, und blieb. Peter zündete die Lampe an, machte Feuer und deckte den Tisch. Ich zog mir eine bequeme Bluse an und beschloss, anstandshalber mit dem Essen noch zu warten. Inzwischen schrieb ich einen langen Brief an Mama und sah ein paar Mal vor die Türe. Schnauzi kam nicht. So putzte ich denn etwa die Hälfte der vorhandenen Vorräte auf, trank meinen Tee und legte mich schlafen. Am anderen Tage, gerade als ich den Säbel aus der Ecke nahm, um zum Abendessen zu gehen, ertönte Schnauzis feines »Miau« vor der Türe. Mit lächerlicher Hast eilte ich zu öffnen und freute mich, dass ich Gelegenheit hatte, ihr den Rest der gestrigen Herrlichkeiten aufzutischen. »Wärst du gestern gekommen, Schnauzi?« sagte ich ein über das andere Mal bedauernd. Sie bedauerte es ebenfalls. Wir feierten, obwohl ich eigentlich das Beste schnöderweise schon gestern vertilgt hatte, ein wahres Schlachtfest. Dann setzte ich mich zum Feuer, Schnauzi sprang auf meine Knie und schnurrte sich in Schlaf. Ich las dabei ein sehr interessantes Buch, das seit 1,5 Jahren unaufgeschnitten auf meinem Tische gelegen war. Am Mittwoch beim geselligen Abend blieb ich bis um 10 Uhr. Dann empfing ich Schnauzi und schrieb wieder an Mama, die mir inzwischen geantwortet hatte. Ich fand meine Wohnung gar nicht heimlich und nahm mir vor, Peter am Morgen wegen seines geringen Ordnungssinnes entschieden ins Gewissen zu reden. Das tat ich dann auch wirklich, kaufte mir einen rotseidenen Lampenschirm, ferner 2 Teppiche und nagelte die Fotografien, welche bisher zerstreut herumgelegen waren, zu einer Gruppe an die Wand. Als ich soweit gerüstet war, lud ich den soliden Kadetten zum Abendessen, und die verbrachten wiederum einen recht gemütlichen Abend zu Hause. Schnauzi, der Kadett und ich. Ich glaube, ich hätte den Kadetten noch öfter eingeladen, allein Schnauzi wandte, wetterwendisch wie die Weiber alle sind, ihre Gunst so auffallend dem Gaste zu, dass ich mir vornahm, ihr nie mehr Gelegenheit zu dergleichen Abtrünnigkeiten zu geben. Auf meinen 2. Brief hatte mir Mama erwidert, es freue sie, dass ich ihr nun öfter schriebe, und ob ich noch immer nicht das stille Glück des eigenen Herdes und so weiter, und ob ich nicht etwas deutlicher schreiben könnte. Sie hätte die Kritzelschrift diesmal so schwer entziffert. Ach, Mama, wenn du wüsstest, dass Schnauzi bei mir gesessen, als ich dir schrieb, und sich damit unterhalten hat, nach dem beweglichen Federstiel zu haschen. Schnauzi kam mit einem blauen Bändchen um den Hals. Ich fütterte und zärtelte sie züchtig und empfahl mich dann mit der höflichen Entschuldigung, dass ich im Hotel de l'Europe Rendezvous mit Herrn des Regiments hätte. Dort fand ich es aber sehr fad und kam bald nach Hause. Schnauzi war nicht mehr da. Erst spät nachts kam sie vor meine Türe und bat mit ihren sanftesten Tönen um Einlass. Ich öffnete ihr, und sie verbrachte den Rest der Nacht auf dem Divan mit meiner Tischdecke zugedeckt. Irgendwo bei mir im Schreibtisch musste ein Päckchen Briefe von Steffi liegen, das wusste ich, von alters her mit einer roten Schnur gebunden. Ich suchte nach dem Päckchen und knüpfte die Schnur meiner Katze um den Hals. Schnauzee besah sich im Spiegel und fand, dass sie die hellrote Farbe besser kleide als das langweilige Blau. 2 bis 3 Wochen machte sie sich selten und ließ mich allein, trotz des schönsten Schinkens und der appetitlichsten Wursthäutchen. Ich ahnte etwas. Richtig. Am Nikolaustage brachte sie mir ein seltsames Geschenk. Es war in der Dämmerung, als sie vor der Türe erschien, mit einem armen, blinden, kohlschwarzen Kätzchen im Maul. Das hatte ihr der Storch gebracht. »Sie hat 3 im Ganzen«, rief jemand vom Gange her. »Die anderen 2 sind grau.« »Nun hat sie 1 zum Herrn Oberleutnant geschleppt«, wunderte sich ein Dienstmädchen. »Ja, sie kommt beinahe jeden Abend zu mir«, antwortete ich. »So was? Und die Gnädige und ich haben uns oft gedacht, wo die faule Katze herumstreichen mag.« »Wem gehört sie denn?« »Der gnädigen Frau Helmreich.« »So, so. Also der hübschen, blassen Witwe im 2. Stock, deren Kleider immer so vornehm nach Seidenfutter rauschen, wenn sie über die Treppe geht«, dachte ich, und staunte und ärgerte mich, dass Schnauzee jemand anderem gehörte als mir, ihrem Nährvater, ihrem Beschützer und Quartiergeber. »O, Schnauzee, ich habe dich gefüttert, gekleidet, denk an die rote Schnur, gewärmt, und nun gehörst du, elende Röchlerin, Revanche für den elenden Geizhals, für den du mich bei deinem ersten Besuch ansahst, der Frau Helmreich, der hübschen, blassen Witwe. Das müssen wir, ja, müssen wir anders machen.« Schlag 11 Uhr am anderen Vormittag machte ich Besuch bei der Gnädigen unter dem frechen Vorwand, auch die beiden Grauchen sehen zu wollen. Die Gnädige war sehr gnädig und nahm die Art, wie wir bekannt geworden, von der lustigen Seite. »Mein seliger Mann hat die Mausi sehr gerne gehabt.« »Mausi?« fragte ich zerstreut. »Nun ja, die Katze.« »Ach so, ich nenne sie immer Schnauzi.« Wir sprachen dann viel über die Katze. Als ich meinen Besuch später wiederholte, sprachen wir wieder viel von mir und der Katze. Die Gnädige sprach auch von sich selber und erklärte, nie mehr heiraten zu wollen. Am nächsten Tage kam das Dienstmädchen mit der Katze auf dem Arm. An der roten Schnur hing ein Brief. »Ich möchte heute zum Tee kommen.« Wir sprachen wieder von uns dreien. Frau Helmreich nannte die Katze nur mehr Schnauzi. Bei einem Nachmittagscafé in der folgenden Woche bat ich die junge Witwe, mir die Katze zu schenken. »Es ist mir schrecklich, ihre Bitte nicht erfüllen zu können.« »Gnädigste Frau, wenn Sie bedenken, dass es Schnauzi war, die mich den Krallen des Wirtshausteufels entriss und dass ich ohne meine Schnauzi wiederum in seine Macht zurückfallen werde.« »Nein, nein, bester Herr Leutnant, die Katze kann ich nicht entbehren«, wehrte sie. Ich dachte an die graugelben Öhrchen meiner Schnauzi und wagte es noch einmal, das Herz der Witwe zu bestürmen. »Ich versichere, dass mich erst Schnauzi lehrte, das Glück einer stillen Häuslichkeit zu schätzen. Mein Gott, heiraten Sie, dann finden Sie alles Glück.« »Ohne Schnauzi?« rief ich entrüstet. Die Witwe wurde rot. Abends sann ich nach, was da zu tun wäre, und fand eine befriedigende Lösung. Ich schrieb auch Mama darüber. »Solange aber mein Paradepalasch nicht neu vernickelt ist, kann ich die Lösung nicht durchführen. Für Donnerstag hat mir ihn der Schwertfeger bestimmt versprochen.« Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im Juli 2024.